AVS Media Demo. AVS Media Demo. Ich werde nie vergessen, wie ich auf der Suche nach Sinn dein Gesicht sah und seitdem ich wusste wohin. Wie könnte ich je vergessen, was ich dir sah und sehe? Dein Erscheinen ist der Beweis für Gottes Güte und Nähe. Mir fehlen die Worte, AVS Media Demo. So klar und rein, wie der Blick durch eine Scheibe. Mir zittern die Hände, wenn ich von dir schreibe. Kein Fleck, der dich nicht liebt in meiner Leibe. Wie Wellen schlägt dein Dasein an mein Bedürfnis, dich zu halten. Sieh in den Spiegel, mein Engel, um die AVS Media Demo. Schönheit hindert mich nachts daran, das Licht auszuschalten. Du bist der Grund für mich, vom Schlafen die Hände zu falten. Es ist schon seltsam, wie du es schaffst, meine Aggression zu verwalten. Wenn ich mich die Wut wieder pack, lassen deine Worte sie erkalten. Meine Goldmine, AVS Media Demo. Fließen deine Schätze, bin im Goldfieber und dir erlegen. Ich hoffe, du weißt, dass ich dich schätze. Denn Liebe auf den ersten Blick ist bloß die eine Variante. Nach 3 Jahren in deiner Nähe weiß ich, wir sind Seelenverwandte. So AVS Media Demo. Wie dein Lächeln erscheint, so allein wie eine einsame Wolke, die über mir weint. So allein wie die Frage auf das Lebensdasein. So allein wie ein weinendes Baby im Kinderheim. O Traumfrau, gib mir doch ein Zeichen, für die würd ich Berge versetzen. AVS Media Demo. O Traumfrau, wieso ist es so schwer? Mein Herz, das Tag und Nacht aufschreit, ich liebe dich so sehr. Ich hab so leere Augen und kann es plötzlich sehr schwer glauben, wie du lächelnd an mir vorübergehst, meine Sinne mich missbrauchen. AVS Media Demo. Dir folgen, wohin der Wind auch weht. Der Gedanke macht mich einsam, warum muss ich allein sein? Mein Leben geprägt ist als einziger Witz. Mein Herz, das ständig trauert, auf die Frage, wie lange es noch dauert, bis du endlich in mein Leben trittst. Ein Augenblick der AVS Media Demo. Ich dich sehen muss, doch mein Körper lähmt zu dir zu gehen. In deiner Welt bin ich ein Niemand, eine Person, die noch nie von dir Beachtung fand. Oh, könnte ich das Blatt nur drehen, mein Verstand mich oft verrückt macht, wenn ich sehe, wie oft ein Mann vor Glück lacht. So trostlos, AVS Media Demo. Könnte ich mir in dir reden, ich würde dir sagen, du bist mein Leben. Ob ich jemals in meinen Armen dich als Traumfrau sehe. So allein wie ein Stern, der himmlisch wie dein Lächeln erscheint. So allein wie eine einsame Wolke, die über AVS Media Demo. Auf das Lebensdasein, so allein wie ein weinendes Baby im Kinderheim. O Traumfrau, gib mir doch ein Zeichen, für die würde ich Berge versetzen, um dir den Weg zu mir zu weichen. O Traumfrau, wieso ist es so schwer, mein Herz, das Tag und Nacht. AVS Media Demo. Ja. Du bist, was ich brauch, kaum seh ich dich, bin ich hin und weg. Alles dreht sich, ich verstehe es nicht. Dennoch hat es seinen Sinn und Zweck. Denn mein Gefühl sagt mir, die Frau hat, was du brauchst. Ich spüre es tief in meinem Bauch und ich hoffe, du spürst es auch. Denn meine Knie werden weich. AVS Media Demo. Mach mich reich, denn du bist im Himmel so nah. Denn selbst die hübschesten Engel sind nur welke Blumen. Gegen eine Schönheit wie dich, ich würde für dich die ganze Welt absuchen. Um mit dir ein Date zu kriegen, auf einem Feld zu liegen. Und dich nicht wie bisher im Traum, sondern im Real zu lieben. Mich hat die Sucht gepackt. AVS Media Demo. Druck gemacht, weshalb ich jetzt Gedanken aufs Papier pack. Denn jede Sonne der Galaxie erblasst gegen dich. Und ey, so denke ich fast ewig und nicht nur gelegentlich. Du brauchst mir meinen Schlaf und ich kann nicht mehr klar denken. Schöne Mist, du bist so scharf, für dich würde ich mich verrenken. Bis der letzte Knochen bricht, ich schieb ne AVS Media Demo. Lange bis du mir versprochen bist, ich wollte schon lange sagen. Doch da ich schüchtern bin, kann der Text hier auch nicht schaden. Selbst wenn er ernüchternd klingt, du bist was ich will, denn nur dir passt der Schuh. Du bist was ich brauch, denn zu mir passt nur du. AVS Media Demo.